glauben, was hier geschieht. Ist das alles wahr oder bin ich auf Speed? Ist das ein Traum oder Realität? Bin ich zu früh oder komm ich zu spät? Gesichter oder Masken, irre Gedanken.